Die Bewohner der Stadt New Cheyenne wurden zu einer verschworenen Gemeinschaft, die alles tat, um Handlebar zu helfen. In den frühen Morgenstunden, als die Sonne eben aufging, hatte der Schamane das Kirium und alle Kräuter, die er brauchte. Er entzündete ein kleines Feuer auf der Straße, legte das Kirium hinein und warf einige der Kräuter hinzu. Lassen, dieser Dummkopf. Musste er mir in die Quere kommen?